Deutschlandradio Kultur. Feature. Frauen sind zu allem fähig. Wie man zum Beispiel bei Chirurgen unterstellt, so und so viel Prozent der Chirurgen machen das, um ihren Sadismus zu befriedigen. Dass man natürlich sagen kann, oder Soldaten kann das auch so und so viele geben, die in dieser Weise psychisch eine Sorte Metzgerinnen sind. Dieser Fall in New England hat ja vor allen Dingen davon abgelenkt, dass da auch Männer beteiligt waren. Wenn wir uns das ansehen in diesem Gefängnis oder den gesamten Irakkrieg, zwei Namen sind bekannt, Lindy England und Jessica Lynch. Als ob dieser ganze Irakkrieg von Frauen geführt worden wäre. Eine Frau kann unglaublich weiblich sein, erotisch, attraktiv und so weiter und kann genauso gut eben einen sehr harten Einsatz führen. Ein 18-jähriges Mädchen sagte zu mir, ja, ich war schon immer anders. Meine Schwestern haben alle mit den Puppen gespielt und ich kam dann mit dem Panzer und bin darüber gefahren. Kriegerinnen, Frauen und militärische Gewalt. Ein Feature von Anja Kempe. Schützen, 400, rechts von linker Grenze. Turmmaschinengewehr, Entfernung steht, vernichten. Angerichtet. Feuer. Schützen, vernichtet. In Deutschland gibt es gut 8000 Soldatinnen. Davon sind knapp 100 in Kampftruppen. Gebirgs- und Fallschirmjäger, Panzertruppen, Panzergrenadiere. Genaue Zahlen gibt das Verteidigungsministerium nicht heraus. Diskussionen über Flintenweiber sind nicht erwünscht. LKW bei Stangenwald, 800. Entfernung eingestellt. Eingerichtet. Vernichten. Jawohl. Vernichtet. Zwei LKW vernichtet. Die Panzergrenadierinnen kämpfen in vorderster Linie. Während der Panzermann im Panzer die Heizung hochdreht, sitzt die Panzergrenadierin ab und kämpft gegen Heckenschützen. Ja, also ich bin jetzt Gefreiter. Das heißt, ich habe jetzt meine Grundausbildung abgeschlossen, bin nach der Grundausbildung zum Gefreiten befördert worden. Und ja, wir kriegen jetzt hier nochmal eine spezielle Panzergrenadierausbildung, Richtschützenausbildung, was man eben so alles braucht im Umgang mit dem Panzer. Nadine Becker, 18 Jahre. Panzergrenadierin. Wir sind eben eine Truppe, die sowohl auf dem Panzer kämpfen kann, aber eben auch abgesessen. Und das heißt abgesessen, und wir können eben auch ohne den Panzer kämpfen. Wir werden dazu ausgebildet. Ja, das heißt immer, wir sind die, die sich eingraben und sowas. Also wir sind immer die, die unter der Erde sind und so. Also die, die richtig im Dreck rumrodeln. Und ich wollte das schon immer machen und ich wusste auch, was auf mich zukommt. Aber trotzdem macht es auch Spaß, immer noch und hoffentlich noch lange. Feuer! Treffer, Feuer! Feuer! Feuer! FGZ vernichtet! Also es wird, ich denke, immer so hochgespielt, dass Frauen in einer Kampftruppe so neu sind und so. Aber wir haben genau die gleichen Anforderungen. Und ich denke, wir tun uns da nicht viel schwerer und auch nicht viel leichter wie die Männer. Desiree Kowalski, 19 Jahre, Panzergrenadierin. Am liebsten schießen. Also das macht schon wirklich Spaß. Weibliche Gewalt ist modern. Am Zeitalter der Blitz-, Präventions-, Verteidigungs- und Terrorabwehrkriege möchten auch die Damen partizipieren. Und wahrscheinlich wird es auf Dauer ohne sie auch gar nicht gehen, denn wo soll man die ganzen Männer hernehmen? Das gilt auch für die deutsche Streitkraft. Nicht erst seit Fallujah beschweren sich die kriegführenden Regierungen, die ganze Dreckarbeit allein machen zu müssen. Ich denke mal, dass man da auch nicht irgendwie weiche Flanken zeigt, sondern da muss man eben auch als Frau eine ganz klare und gerade Linie führen. Ja, da vertrete ich vielleicht auch eher so ein bisschen die härtere Haltung. Da ist die harte Schule aus meiner Sicht gefragt. Elisabeth Hauschild, Majorin der Reserve, Spezialistin für Biowaffen. Wenn man die Partisanenkämpferinnen nimmt aus dem Zweiten Weltkrieg, die haben ja im Endeffekt auch ihren Mann entsprechend gestanden. Und bin ja Biologin. Und manches kann man sicherlich auch übertragen. Und es gibt da eben bei verschiedenen Tierarten eben auch einerseits die sehr weibliche Seite, die aber sehr, sehr kämpferisch ist. Gerade auch bei Wölfen. Unter Umständen sogar verbissener kämpft als der Wolfsrüde. Entfernung steht. Die wissen ganz genau, wo sie hingehen und dass sie an einer Institution des staatlichen Gewaltmonopols beteiligt sind. Also die wollen auch den Beruf ausüben. Eben, Eissoldatinnen, Eiskämpferinnen, Eismörderinnen. Vernichtet! Internationale Studien über Frauen und militärische Gewalt stellen fest, die Frauen haben einen stärkeren Willen als die Männer. Sie sind psychisch belastbarer und sie sind ausdauernder. Die Studien sind umstritten. Die meisten Militärs, die männlichen Soldaten, und das gilt für alle großen NATO-Armeen, nicht nur für die Bundeswehr, sind damit nicht einverstanden. Sie wollen genau, dass bestimmte Bereiche den Frauen verschlossen bleiben. Sie möchten, dass Kampfbereiche exklusiv bleiben, den Männern vorbehalten bleiben. Maja Apelt, Sozialwissenschaftlerin, Universität der Bundeswehr Hamburg. Wir haben eine Befragung durchgeführt bei Soldaten in einem Panzergrenadierbataillon. Und dort war es so, dass die Männer in der Regel dagegen waren, dass Frauen dort Dienst tun. Dass der Kommandeur, der demnächst nach Afghanistan gehen würde, sagt, ich nehme keine Frau auf, ich will nicht mit einer Frau fahren. Eine vom Heer betriebene gemeinsame Eingabe an den Minister plädiert dafür, dass Kampfverwendungen für Frauen unzugänglich bleiben. Dem schließt sich allerdings das Bundesministerium der Verteidigung nicht an. Frauen tun dem Militär gut. Peter Struck, Verteidigungsminister unter Gerhard Schröder. Die Politik denkt an die vielen Kriege und den Personalaufwand. Man muss die Kontingente vollkriegen und man kann nicht jeden Deppen nehmen. Auch George Bush, obwohl immer wieder vom House Armed Services Committee aufgefordert, Frauen in Kampfeinheiten zu verbieten, hat sich, wie man annehmen darf, genau wie das deutsche Verteidigungsministerium aus politischen Erwägungen, niemals gegen kämpfende Frauen ausgesprochen. Gut, ich habe es Ihnen gezeigt. Sie machen es jetzt nach. Vorgefreiter Asmus beginnt. Ja. Wie heißt der Hebel? Kniefanghebel? Nein, Hebelverschluss. Hebelverschluss. Nächste Tätigkeit? Ganz zurückführen und dann wieder nach vorne führen. Nee, nicht ganz zurück, sondern was Sie zuletzt gesagt haben, ist genau richtig. Nach vorne führen wieder. Wir bringen den Verschluss wieder mit nach vorne. Wir entspannen also. Genau richtig. Dazu müssen wir jetzt, meine Schautafel mal kurz zu mir, hinter Ihnen. Wir schalten das Hauptbediengerät wieder ein, hier im Bereich Haupt ein, einschalten und nutzen jetzt den Leuchttaster MK Spannzylinder vorne, also der dritte Leuchttaster auf dem Hauptbediengerät auf der rechten Seite. In der US-Armee sind Frauen seit 1991 formal in allen Funktionen zugelassen, nur nicht in Bodenkampftruppen. Am ersten Golfkrieg haben 7% Frauen teilgenommen, jedoch nicht in Frontkompanien. Eine einzige Frau in der US Air Force, die 26-jährige Bomberpilotin Kelly Flynn, flog im ersten Golfkrieg die berüchtigte B-52, eine schon im Vietnamkrieg eingesetzte Maschine, die 31 Tonnen Bomben und Raketen bis zu 14.000 Kilometer weit tragen kann. Auch in Großbritannien sind Frauen in Bodenkampfverwendungen nicht zugelassen. Es gibt Bomberpilotinnen. Ansonsten aber gilt, nur die Führungsoffizierin darf als sogenanntes Unterstützungselement an die Front. Jedoch nicht ins Gefecht. Auch in den beiden Weltkriegen war sie nur in kampffernen Bereichen eingesetzt. In Frankreich sind wie in den USA theoretisch alle Bereiche geöffnet, außer die harten Elite-Kampfbereiche, die sogenannten speziellen Verwendungen. In Italien sind Frauen aus allen Kampfpositionen ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Russland. Es gibt zwar zwei Soldatinnen, die ein Kampfflugzeug beherrschen, doch prinzipiell sind Frauen in russischen Kampfeinheiten nicht zugelassen. Norwegen war das erste NATO-Land, das Frauen auf U-Booten zuließ. Die erste U-Boot-Kommandeurin hat bereits 1985 sämtliche Kampffunktionen für Frauen geöffnet. Der zweite Staat, der alle kämpfenden Einheiten für Frauen uneingeschränkt geöffnet hat, ist Deutschland. In der Praxis nimmt die Bundeswehr aber Bewerbungen in diese Einheiten zögerlich und mit Widerwillen entgegen. Frauen sind im harten Leben im Felde nicht gewachsen. Zitat aus einer internen Untersuchung der Bundeswehr. Es wurden 3260 Soldaten befragt. Ergebnis? Frauen können nicht töten, verletzen und zerstören. Die Form von Kriegführung, die wir heute haben, im technischen Krieg, ein Flugzeug fliegen, Bomben auslösen. Warum sollen Frauen das nicht genauso gut können wie Männer? Da sehe ich nur ein Sozialproblem. Das ein Problem von alten Heinis oder Hammeln sein mag, die denken, sie können sich nicht von Frauen kommandieren lassen. Klaus Teweleit, Gewaltforscher. Wir haben unterdrückte Meldungen, die kurz mal auftraten, aus dem ersten Golfkrieg über eine amerikanische Fliegerin, was mich sehr interessiert hätte, die aber irgendwie gleich undercover kam, die die meisten Einsätze mit Bombardierung von Zivilgebieten und so weiter geflogen haben soll und großes Vergnügen dran hatte. Warum nicht? Dass Frauen auf der Ebene von Hochtechnologie genau dieselben Krieger sein können, nämlich Fire and Hit and Run, runterschmeißen und abhauen. Man macht sich nicht die Finger schmutzig, man sieht kein Blut, man muss sich nicht im Ringkampf mit wem begegnen, man muss niemandem das Bajonett in den Leib rammen. Diese Sorte technologischer Krieg können Kinder auch führen, genauso führen. Sie würde vielleicht nicht, was einigen der fliegenden Männer zugeschrieben wird, auf dem Rückweg, wenn sie noch ein bisschen Munition überhaben, vielleicht noch aus Spaß hier und da mal reinballern, was anfliegen. Das würde sie vielleicht ein bisschen weniger tun, wenn sie nett ist. 1, Sie wechseln nach rechts. Kettentreffer, gut so. Weiter beobachten. 3, Achtung. 3, Hartershofen. Motorgeräusche. 1, was ist da los? Komm hin. Weiter beobachten, Ende. Vernichten, Ende. Es ist also so, wir haben schwere Waffen, panzerfeuchte Maschinenpistole. Also ich würde zum Beispiel keiner Frau zutrauen, das Maschinengewehr zu tragen über einen gewissen Zeitraum, die es ein Mann tragen müsste, weil es eigentlich einfach zu schwer ist. Das könnte ich ihr nicht zutrauen. Kampfeinheit Panzergrenadiere, Bundeswehr. Also der Grenadier hat normalerweise an Sturmgepäck am Körper ungefähr, ich sag mal, normalerweise 20 Kilo, mit Rucksack dann entsprechend 30 bis 35 Kilo. Zum Vergleich, die Soldaten im Falklandkrieg. Die Engländer sind so, glaube ich, mit ungefähr 50, 60 Kilo beladen mal über die Insel marschiert. Wenn wir, sage ich mal, alles dabei haben, kommen wir auch ungefähr auf 40 bis 50 Kilo. Er setzt eine gewisse körperliche Leistungsfähigkeit in Bereichen voraus, wo Frauen, sage ich mal, den Männern gegenüber im Nachteil sind. Sagen wir mal, wir wollen eine Ortschaft stürmen, wollen in ein Haus rein und die Frau läuft vorne weg und kommt nicht ins Fenster rein, weil es zu klein ist und nicht die entsprechende Kraft hat. Ja. Die durchschnittliche Rekrutin der US-Armee hat 2,6 Kilogramm mehr Fett als der durchschnittliche männliche Rekrut. Martin van Krefeld, Militärtheoretiker. Women and War heißt das Buch des in Israel lebenden gebürtigen Holländers Martin van Krefeld über Frauen in modernen Armeen. Van Krefeld ist als militärischer Berater in der gesamten NATO tätig und in der Welt der Militärs ein Bestsellerautor. Seit es bei den deutschen Streitkräften auch Frauen in Kampftruppen gibt, auch bei den deutschen Militärs. In Bundeswehrzeitschriften wird er gern zitiert. Er liefert Argumente gegen Frauen in Kampfeinheiten. Sein populärstes Argument ist die körperliche Verfassung der Frau. Die durchschnittliche Rekrutin ist 12 cm kleiner als der durchschnittliche männliche Rekrut. Warum haben die Amerikaner den Krieg gegen die kleinen Vietnamesen verloren? Die durchschnittliche Rekrutin hat 16,9 Kilogramm weniger Muskeln. Männer, fertig mal zum Absitzen! Absitzen nach rechts! Frauen können nicht schreien. Also Frauen haben vom Prinzip her halt immer eine hellere, dünnere Stimme. Und wenn eine Frau keine Stimme hat, dann läuft's gegen den Baum. Weil mit Stimme führen gehört mit dazu. Kampftruppe, Panzergrenadiere, Bundeswehr. Wenn ich unter Stress nicht in der Lage bin, mit Stimme zu führen und zu sagen, wo es lang geht, dann bin ich an diesem Platz fehl und ein piepsiger Stimme. Dann geht das halt nicht. Unter Gefechtslärm, da muss ein bisschen was kommen. Wir trainieren ja auch mit den jungen Damen, dann wenn die Stimme unterentwickelt ist. Und dann kommen irgendwo natürliche Grenzen. Muss über Stunden kommen. Also nicht nur einmal schreien und dann ist die Stimme weg. Am nächsten Tag muss das weitergehen können. Ja. Männer, vor uns 600, der Kampfpanzer, wir bilden Panzervernichtungstruppen. Dazu Schütze, 3, 4, 1, fertig mal zum Absetzen. Vorläufige Zusammenfassung. Soldatinnen möchten gern militärische Gewalt ausüben und kämpfen wie ein Wolfsrüde. Aber militärische Experten haben politischen Befürwortungen zuwiderlaufend festgestellt, Frauen sind zu fett, zu klein und sie haben zu wenig Stimme für den Krieg. The battle of sex as an animal act fucked up by your emotions. The human animal, of which so many of you are, struggles vainly in an attempt to control his natural... Mit Frauen in Kampffunktionen kann der militärische Auftrag nicht mehr erfüllt werden. Die Mehrheit der NATO-Militärs und auch 61,8% der Bundeswehrsoldaten sind der Meinung, Streitkräfte, in denen Frauen in Kampffunktionen tätig sind, verlieren an Kampfkraft. Und weil Hinweise auf den weiblichen Körperbau keine politischen Konsequenzen zeitigen wollen, ziehen alle Militärs der Welt gern das sogenannte Beschützerargument aus der Tasche. Stehen Mann und Frau Seite an Seite an der Front, dann vergisst der Mann, den Feind zu bekämpfen und beschützt stattdessen die Frau. Männer haben einen Beschützerinstinkt und müssten sich, wenn Frauen bedroht sind, erst um die Frauen kümmern, die Frauen beschützen und werden dann nicht in der Lage, den Feind zu bekämpfen. Sie würden quasi ihre Aufgabe vergessen und würden instinkthaft sich nur noch um die Frauen kümmern. Das ist das Argument, was wirklich immer kommt, auch vom Psychologen der Bundeswehr. Ja, von Truppenpsychologen habe ich das gehört. Wo, in welchen Situationen hat sich denn ein deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg, wenn es ihm an Kragen ging, um Frauen gekümmert, die ebenfalls bedroht waren? Nirgendwo doch. Ist doch sowieso meistens so, dass die Soldaten Angst haben. Und wenn jetzt die sogenannte Partisanen- oder Hinterhaltbedrohung kommt, denkt er doch kein bisschen daran, sich zwischen die Kugel zu werfen und die Frau, die neben ihm steht, wenn die kommt. Sondern er denkt daran, sich selbst runterzuwerfen und Schutz zu suchen hinter der Mauer. Und dann denkt er daran, zurückzuballern. Internes Arbeitspapier der Bundeswehr, Zentrum Innere Führung. Auch wenn das Beschützersyndrom empirisch im Kampfeinsatz bisher nicht nachgewiesen wurde, sollte es berücksichtigt werden. Hierdurch kann die militärische Einsatzbereitschaft und die militärische Effizienz leiden. Don't touch me! Don't fucking touch me! Don't touch you! I wouldn't fucking touch you with his dick! I wouldn't fuck you if you were the last fucking fuck on earth, fuck! Die Frauen verteidigen ihr Heimatland. Sie wirken stark in ihren Kampfanzügen. Sie tragen ihr Gewehr auf dem Rücken und zeigen militärische Präsenz. In Israel gibt es heute auf der ganzen Welt die einzige praktizierte Wehrpflicht für Frauen. Besucher sind von den weiblichen Soldaten in den Straßen von Jerusalem beeindruckt. Also wenn man nach Israel kommt und sieht dann auf den öffentlichen Plätzen und Straßen, sieht man dann tatsächlich eben viele junge, hübsche Frauen in Uniform. Und dann eben noch mit einem Gewehr über der Schulter. Das ist für viele ein Eindruck, den man von anderen Ländern so nicht kennt. Die deutsche Militärsoziologin Uta Klein forscht seit einigen Jahren zum Thema Militär und Geschlecht in Israel und gilt gemeinsam mit der israelischen Militärspezialistin Orna Sasson als die Expertin für Gender im israelischen Militär. Und es ist so der Eindruck entstanden, ich würde sagen, wirklich schon ein Mythos einer emanzipierten, kämpferischen israelischen Frau, die bereit ist, jederzeit in den Krieg zu ziehen, die genauso am Krieg beteiligt ist und die gleichzeitig in der Gesellschaft deswegen besonders emanzipiert ist. Israel ist erstmal das einzige Land, was wir kennen und bereisen, wo Frauen der Wehrpflicht unterliegen. Das ist was Besonderes. Dazu kommt mit Sicherheit auch ein Feeling dafür, dass auch in den 40er Jahren die Stimmung, sagen wir, bei der israelischen Staatsgründung tatsächlich anders war. Wir hatten da aktive feministische Frauen. Das hat was damit zu tun, dass die einfach in der ersten und zweiten Aliyah aus Osteuropa eingewandert sind. Und das waren Frauen mit einem sozialistischen Hintergrund, die in verschiedenen revolutionären Gruppen aktiv waren. Und das, glaube ich, das sind auch noch so Reste, die im Bewusstsein sind, auch von Touristen. Und wenn man dann noch sieht, junge Frauen, was man bei uns nicht kennt, alle in Uniform und mit Gewehr über der Schulter, dann entsteht so ein Bild. Es ist in der israelischen Armee gängige Praxis, dass die hübschesten weiblichen Soldaten zu den Einheiten mit dem größten Prestige kommen. Edna Levi, israelische Kulturwissenschaftlerin. Schöne Seelen werden die Soldatinnen in der israelischen Gesellschaft genannt. I'm death on wheels, baby, yeah! I'm death on wheels. I'm an accident ready to happen. I'm a walking time bomb. I'm the birth of tragedy. I'm big fucking enemy. This has always been a one-way street and it's always been me versus you. Wenn man sich das anguckt, fängt dieser Mythos an zu bröckeln. Dann stellt man nämlich fest, dass sie in den Streitkräften überhaupt nicht gleichgestellt sind und auch nicht waren, dass sie beispielsweise in bestimmte Positionen verwiesen werden, in eher frauentypische Positionen, beispielsweise Personal, Erziehung, Kommunikationswesen, Verwaltungspositionen. Das sind die Bereiche, wo viel stärker die Frauen zugewiesen werden. Die wenigen Frauen, die Männerarbeit leisten, erhalten zwar eine sehr starke Medienpräsenz, doch die meisten Frauen in den IDF sind Dienstleisterinnen für Männer in Uniform. Also alles das, was wir hier so als die kämpfende israelische Frau, was hier so rumgeistert an Bildern, was sogar mal in der Emma stand als ganz positives Frauenbild für Israel, ist wirklich Unfug. Es hat in den Kriegen, im israelischen Unabhängigkeitskrieg, hat es Einzelfälle von Frauen gegeben, die auch geschossen haben. Es sind aber Frauen aus den Kampfpositionen verdrängt worden und regelrecht ausgeschlossen worden. Gegen den Willen der Militärs und der religiösen Knesset-Abgeordneten war die Wehrpflicht für Frauen bei der israelischen Staatsgründung ein Zugeständnis der Knesset an den Willen der Frauen und der Labour-Partei. Ein Kompromiss, der kämpfende Funktionen ausschloss. Erst 2001 sind die Kampfeinheiten auf Druck weiblicher Parlamentsabgeordneter für Frauen geöffnet worden. Aber ähnlich wie in der US-Armee erlaubt die israelische Armee Frauen in typisch männlichen Rollen nur in kleinen Zahlen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass bei den Interviews, die ich geführt habe mit Soldatinnen, war meine Frage natürlich auch die nach der Grundausbildung, wie hat die Ausbildung an der Waffe stattgefunden. Und sozusagen wie durch Zufall haben viele Frauen erzählt, wie nachlässig bei ihnen im Unterschied zu den männlichen Soldaten diese Waffenausbildung stattgefunden hat. Bei der einen war es nämlich ausgefallen, weil es zu heiß war. Bei der anderen war es ausgefallen, weil es zu kalt war. Bei der anderen gab es einen anderen Grund, weshalb es so ausgefallen ist. Eine Soldatin erinnert sich, dass am Ende ihrer Grundausbildung die erste Offizierin des Frauenkorps zu den Soldatinnen sagte: Der Job des Mädchens ist es, der israelischen Armee Glanz und Stil zu verleihen. Es gibt im Moment ja auch zunehmend eine Bewegung von jungen Leuten, die verweigern, zum Teil aus politischen Motiven, die sagen, wir wollen nicht in besetzten Gebieten eingesetzt werden, weil wir die Herrschaft Israels über die besetzten Gebiete nicht akzeptieren. Und da finden sie auch Frauen dabei. Und diese jungen Frauen erleben, dass ihre Verweigerung offenbar gar keinen bedroht. Wohingegen die männlichen Verweigerer im Moment in Israel schwer diskutiert werden, die sind eine Bedrohung. Die Politik und die Streitkräfte haben Angst, dass sich das ausweitet, dass das Schule macht, dass das immer mehr werden, dass die Armee in Frage gestellt wird, dass das Vorgehen der Streitkräfte in Frage gestellt wird. Die werden richtig ernst genommen. Das sind handfeste Gegner. Die Frauen, na, das ist nicht weiter schlimm. Auf die kann man verzichten. Da schrieb eine junge Frau in einem E-Mail, schrieb mir, dass sie das Gefühl hat, dass ihre Verweigerung ist wie eine Coffee Service Resisting. Ja, also die Verweigerung, nicht mehr Kaffee auszuschenken. Coffee Serving, das ist ihr Job. Den Kaffee zubereiten, Kaffee servieren. 3, 2, 1. Männer waren schon immer Kämpfer und Frauen schon immer Huren. Oberst Gershon HaKohen vor Teenagern in Jerusalem. Die kämpfende Frau ist ein fundamentaler Angriff auf die Männlichkeit. Admiral Frank Barrett, Air Force. Vorläufige Zusammenfassung. Die Männer in den Kampftruppen, auch die in der israelischen Armee, möchten ihre Soldatinnen beschützen und sich Kaffee von ihnen kochen lassen, weil Frauen in Kampftruppen ein Angriff auf die Männlichkeit sind. Tag und Nacht sahen und hörten wir die F-16 und die F-18-Jäger über uns fliegen. Wir wussten, jetzt wird es ernst. Wir besprühten unsere Panzer mit Sandfarbe. Der Bodenkrieg rückte näher. Stephen E. Kuhn, Soldat im Golfkrieg. Ich glaube, Tausende von Soldaten überschritten zugleich die irakische Grenze. Wir, die 8. Kavallerie der 3. Panzerdivision, führten das gesamte Korps an. Weiter vorne ging es nicht. Und dann ging es los. Der Himmel war grau an jenem Tag. Es fiel ein feiner Nieselregen, aber es war tropisch warm. Überall war Feuer und Qualm und die Erde bebte. Ich rollte mich zusammen und machte mich so klein wie möglich, was bei meiner Körpergröße nicht leicht ist, und starrte in den Nachthimmel, als könnte ich damit die Kugeln ablenken. Die Einzelempfindung kommt bei allen Berichten auch von Weltkriegssoldaten immer erst dann auf, zum Beispiel im Graben liegen, nachts alleine, der nächste ist ein paar Meter weiter, dann ist man wirklich alleine. Und dann kommen die eigenen Empfindungen, aber erst dann. Und ob da dann Frauen eher zusammenbrechen würden oder auch eher einschlafen als Männer, keine Ahnung. Der Bodenkampf im Ersten Golfkrieg begann am 27. Februar 1991 und dauerte 100 Stunden. Bodenkampf ist moderner Krieg. Nach der Bombardierung kommt der Einmarsch der Bodentruppen. Fallujah ist Bodenkrieg, face to face. Und auch der erste Bodenkrieg mit deutschen Soldaten kann schneller kommen, als die Bundeswehr denkt. Und wenn es losgeht, im Gefechtsfeld mit Schießgewehr, dann muss, egal ob Männlein oder Weiblein, das Kerngeschäft des Militärs und des Soldatenhandwerks beherrscht werden, die organisierte Anwendung von Gewalt. Die US-Armee wirbt ihren Nachwuchs mit aggressiven Gewaltbildern an, zum Beispiel vom Kampf in Mogadischu. Die Folgen kriegerischer Gewalt, blutende Soldaten oder tote Soldaten, werden in den Broschüren und Werbefilmen nicht gezeigt. Aber die Kampfhandlungen, die zum Krieg gehören. Die Soldatin wird erst dann wirklich zur Soldatin, wenn die Nähe zur Gewaltausübung sichtbar wird. Jörg Keller, Oberstleutnant, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, hat die bildliche Darstellung der Soldatin in Informations- und Werbebroschüren der Bundeswehr untersucht. Abbildungen, die die Soldatin bei ihrer Berufsausübung als Kämpferin zeigen, hat er nicht gefunden. Die kämpfende Soldatin ist in der Bundeswehr nicht möglich. Doch das Verschweigen der Gewalt als Inhalt des Berufs betrifft nicht nur die Frauen, sondern auch die männlichen Soldaten. Und wenn schon der Soldat, der Kämpfer, nicht gezeigt werden kann, um wie viel schwerer ist es dann, die Soldatin als Gewalttäterin zu zeigen? Im Kosovo während der Märzunruhen 2004 übte eine US-Soldatin ihren Beruf aus. Sie erschoss einen Albaner, als er den Versuch unternahm, sie zu entwaffnen. Dieser Fall ging nicht durch die Presse. Und in den Kriegs- und Krisengebieten gibt es viele solcher Fälle. Soldatinnen werfen Bomben und schießen Menschen tot. Sugar, sugar, sugar, samba. I wanna get higher. Sugar, sugar, sugar, samba. I wanna get higher. I wanna be a big silly bird, wanna be a flyer. We took holidays, we did wonderful things. Now we're thinking of getting married, thinking of children, little babies in rows by the window. Wenn man sich die Reklame der Bundeswehr ansieht, dann stellt man fest, dass die Bundeswehr versucht, sich als Arbeitgeber darzustellen. Eigentlich versucht, ein ganz ziviles Äußeres zu präsentieren. Maja Apelt, Sozialwissenschaftlerin, Universität der Bundeswehr Hamburg. Und wir haben die Soldaten und Soldatinnen danach gefragt, wie sie mit Töten, mit Sterben umgehen. Das wird umgangen. Die meisten gehen damit nicht um. Das wird verdrängt von allen. Insofern ist das ein Bereich, der sowohl für Männer als für Frauen fast tabu ist. Sie lernen, mechanisch bestimmte Aufgaben zu erfüllen, mechanisch das Gewehr zu laden und zu schießen. Und das führt natürlich dazu, dass sie in der Situation, wenn eine Situation eintritt, dann auch mechanisch diese Vorgänge durchführen können, also schießen können. Wenn dort ein Mensch ist, meinetwegen ein Kindersoldat. Eine Frau sagte, sie hat sich damit in der Schießausbildung auseinandergesetzt, wie es wäre, auf Kindersoldaten zu schießen. Und sie hat gesagt, ja, ich werde, wenn es drauf ankommt, schießen müssen. So, ich muss mich damit auseinandersetzen und ich werde es tun. MG, Schuss auf Hilf, Fertigmeldung. Auf, erkannt, Wald, Feuer frei. MG, Feuer. Im Gegensatz zur Bundeswehr trainieren die Briten und die Amerikaner ihre Kampftruppen für den Ernstfall. Nach den Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg, dem Korea- und dem Vietnamkrieg änderte die US-Armee rigoros ihr Kampf- und Schießtraining. Kriegssimulierende Videospiele in realitätsnaher Echtzeit und Hardcore-Training am Monitor mit von Militärpsychologen entwickelten Methoden der sogenannten operativen Konditionierung sollen die Tötungshemmung außer Kraft setzen. Ein Psychologe brachte uns bei, wie man atmet, wie man seine Umgebung völlig ausblendet und sich nur darauf konzentriert, was man erreichen will. Man hört nichts mehr, versenkt sich nur in diese Aufgabe. Stephen E. Kuhn, Soldat im Golfkrieg. Man taucht in einen Tunnel ein. Man muss schießen und man kann erschossen werden. Ich speziell mach mir da jetzt keine so großen Gedanken darüber. Weil wenn ich da jeden Tag dran denken würde, dann wird mir, glaube ich, dieser Beruf keinen Spaß machen, wenn ich jeden Tag dran denken würde. Desiree Kowalski, 19 Jahre, Panzergrenadierin. Ich müsste mal irgendjemand erschießen. Aber wenn es der Ernstfall verlangt, müssen wir das genauso wie unsere männlichen Soldaten genauso machen. Und ich denke, dass ich mal jemanden im allerschlimmsten Fall erschießen muss. Es gehört ja zum Beruf dazu und man macht das ja halt nicht aus Lust, sondern man muss es ja eigentlich, es ist ja, man erfüllt ja einen Auftrag. Maike Schlüter, 19 Jahre, Panzergrenadierin. Ich will noch nicht mal davon sprechen, dass man dann den Gegenüber umbringt, sondern verletzt sicherlich. Elisabeth Hauschild, Mikrobiologin, Security-Beauftragte in der Rüstungsindustrie und Majorin der Reserve der Bundeswehr. Spezialistin für Biowaffen, Krieg ohne Blut. Natürlich ist einem das auch ganz intensiv durch den Kopf gegangen. Wie reagierst du jetzt in der Situation? Oder sich auch vorzustellen, dass man in extremen Situationen sein kann. Aber das nimmt man in dem Sinne, das ist dann ein Aspekt des Jobs, den man sich dann stellt. Ich meine, dazu gehört natürlich das Schießen. Dass dann in dem Fall, wenn es dazu kommt, dass man natürlich, also dazu, dass ich auch dann dort stehe und meinen Beitrag leiste. Aber eigentlich viel weiter würde ich jetzt als Frau in den Überlegungen auch nicht gehen, sondern dann muss die Situation da bewältigt werden. Ich drücke ab und er fällt um. Aus dem Krieg kam ich mit grauen Haaren zurück. Ich war 21, aber schon ganz weiß. Svetlana Alexejewitsch, der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Die weibliche Art, das Töten zu lernen, ist nicht erforscht. Und wenn es sie geben sollte, dann ist sie in den Strukturen des Militärs nicht wirklich vorstellbar. Die militärische Karriere beginnt mit weiblichen, mit erniedrigenden Tätigkeiten. Die Stube fegen, die Flure putzen, auf dem Boden liegen und schrubben. Später, auf einer höheren Stufe, darf der Soldat sich als Mann erweisen. Er darf schießen. Feuer! Treffer, Feuer! Feuer! Feuer! Die Sozialwissenschaftlerinnen Edith Schlaffer und Cheryl Bernard haben sich im Auftrag des österreichischen Bundesheers mit der Frage beschäftigt, wie eine Frau zur Soldatin wird. Und sind zu dem Schluss gekommen, Frauen müssen anders geführt werden. Männer motiviert man, indem man sie fertig macht. Frauen müssen positiv bestärkt werden. LKW vernichtet. Jawohl. LKW bei Stangenwald, 800. Entfernung eingestellt. Eingerichtet. Vernichten. Die US-Armee, die größte Erfahrung mit weiblichen Soldaten hat, hält einen einzigen Ausbildungsbereich rigoros getrennt. Die Ausbildung in Kampfeinheiten. Doch nach Geschlecht unterschiedene Ausbildungskonzepte gibt es nicht. Also bei der militärischen Sozialisation den Tötungsimpuls zu überwinden, der muss erreicht werden. Und das ist ja ein stufenweiser Prozess und hat offenbar etwas damit zu tun, sich als Mann zu erweisen. Uta Klein, Militärexpertin. die Tatsache, Gewalt anzuwenden, hat auch etwas wegen unserer Kultur mit Maskulinisierung zu tun. Und Versagen hat etwas mit Weiblichkeit in Anführungsstrichen zu tun. Was wir jetzt nicht wissen, ist, wie, sagen wir, wirklich militärische Sozialisation anders verläuft als für Männer, wie dieser Prozess eigentlich dann für eine Frau verläuft. Das wissen wir noch relativ wenig. Artilleriefeuer, volle Deckung! Artilleriefeuer verlegt in die Tiefe! Fertig macht zum Sturmabwehrschießen! Sturmabwehrschießen! Feuer! Die Mechanismen, die zum Abbau der Tötungshemmung führen, sind auch bei Männern so gut wie nicht erforscht. Die Amerikaner machten in den 80er Jahren einige Studien, konnten aber keine plausiblen Ergebnisse vorlegen. Was man jedoch weiß, ist, dass Frauen in Kampfeinheiten sich äußerlich genauso verhalten wie die Männer. Jungfrauen, die laufen da rum, da müssen wir mal gucken von vorne, ist es eine Frau oder ist es ein Mann? Kurz rasierte Köpfe, G36, das Gewehr G36 auf dem Rücken. Oberstabsfeldwebel Bundeswehr über deutsche Panzergrenadierinnen im Auslandseinsatz. Und dann zeigen auch die Frauen ganz gerne, ich sag mal einfach vielleicht ein bisschen imponieren Gehabe oder so. Also zumindest zeigen sie Härte nach außen. Sie stellen sich ein bisschen männlicher dar. Das Feminine fällt so ein bisschen nach hinten weg. Meine Mutter wies mich darauf hin, dass ich eine schnarrende Stimme bekommen hatte, zotig daherredete und überhaupt aggressiver geworden war. Eine junge Soldatin der israelischen Armee. Die wenigen Frauen in den kämpfenden Einheiten haben sich die gleiche Mimikrie, die gleiche Körperhaltung, den gleichen Gestus und die gleiche Stimme zugelegt wie die Männer. Orna Sasson, israelische Soziologin und Militärforscherin. Weibliche militärische Gewaltsozialisation heißt, das Weib wird zum Manne. Wenn Frauen sich so verhalten wie Männer, wird das als Verletzung von Männlichkeit aufgefasst. Susan Bordo, amerikanische Sozialphilosophin und Feministin. Turmmaschinengewehr, Entfernung steht, vernichten. Angerichtet. Feuer. Schützen vernichtet. Vorläufige Zusammenfassung. Die kämpfenden Männer sind schwer verletzt. Weshalb Militärberater zu dem Ergebnis kommen, Männer können nur dann vollste Brutalität entwickeln, wenn die kämpfenden Tätigkeiten für sie allein reserviert bleiben. Auch der Friedensforscher Joshua Goldstein, Princeton University, New Jersey, äußert sich ähnlich in einer Studie. Die psychologische Bedeutung der Trennung von Weiblichkeit und Kampf liegt darin, dass erst diese Trennung Männer überhaupt befähigt, gewaltvolle Akte systematisch auszuüben. Die Brutalität des Kriegers und des Krieges kann sich erst vollständig entfalten, wenn das Weib vom Manne getrennt wird. Ich fühlte mich einfach unverwundbar. Ich war in diesem Tunnel. Die ganze Zeit gelang es mir kaum, Realität und Wahn auseinanderzuhalten. Es war, als ob ich mir einen Film von mir selbst anschaute. Doch dann war es auch wieder nicht wie im Film. Der graue Himmel, der Regen, die bunten Farben der Geschosse, das Rasseln der Panzer, der schwarze Qualm, das war wie eine Kulisse, die ich aus dem Kino kannte. Das war Vietnam oder die Normandie. Ich kannte ja alle Kriegsfilme. Vor dieser Kulisse spielte sich nun der reale Kampf ab. Es kam alles durcheinander. Die Bilder, der Regen auf der Haut, die echte Schlacht. Auf diesen Krieg hier waren wir nicht vorbereitet. Nicht wirklich. Alles, was wir jahrelang geübt hatten, besaß null Bedeutung. Wir konnten uns nirgends verstecken, wir waren immer mittendrin. Niemand kann sich das wirklich vorstellen, wenn echte Geschosse auf ihn zufliegen. Beim Training hast du dieses Lasergerät auf der Brust, schießt dich einer ab, piepst es und du bist tot. Dann kommt der Schiedsrichter, knipst dich wieder an. Ich piepse, wo ist der Schiedsrichter? Stell endlich das verdammte Ding aus. Los, knips mich wieder an. Frauen sollen das brutale Gesicht der Militärmaschinerie enthärten. Edna Levy, israelische Kulturwissenschaftlerin. Wenn Sie hier in die Kaserne einfahren und da steht eine junge Dame an der Wache, noch mit einem blonden Haaren, gibt das ein gewisses Gefühl, ja, hier fühlst du dich wohl. Da fahre ich dann gerne hin. Ja. Kommandeur Panzergrenadiere, Oberstleutnant. Ist es vielleicht der weibliche Charme? ja, das ist vielleicht, erzeugt es eine Grundstimmung, eine positivere Grundstimmung. Die Vereinten Nationen haben beschlossen, Frauen sind friedfertig. Sie haben eine pazifizierende Wirkung. Deshalb soll ihre Aufgabe im Krieg nicht der Krieg, sondern der Frieden sein. Im Jahr 2000 hat der UN-Sicherheitsrat die Resolution 1325 verabschiedet. Sie zielt darauf ab, Frauen wegen ihrer sozialen Fähigkeiten stärker in bewaffneten Konflikten einzusetzen, da sie entscheidend dazu beitragen könnten, den internationalen Frieden zu befördern. Wir schicken die Weiber vor. Wenn in den Einsatzgebieten die Lage eskaliert, dann sagt der Kommandeur, so, jetzt gehen Sie mal nach vorne und versuchen Sie mal Verbindung aufzunehmen. Wenn wir wirklich auf die Karte Frau setzen, dann muss natürlich in solchen Situationen die Frau als solche zu erkennen sein. Wenn sie wirklich ihren Gefechtshelm trägt und Gesichtstarnung hat, dass sie dann zumindest den Helm abnimmt und dann zum Vorschein kommt, dass sich dort unter eine Frau verbirgt, unter diesem Helm. Ansonsten verpufft natürlich diese Wirkung. Was ist ein weiblicher Krieg? Was wird mit Frauen im Krieg menschlicher? Fragte ich eine britische Bomberpilotin, die ihren Beruf so viel aufregender findet als den Lehrerinnenberuf, den sie vorher ausgeübt hat. Ellen Diederich, Network of the German Peace Movement. Was ist eine weibliche Bombardierung? Holen Sie die Bomben erst in die Maschine, streicheln Sie, spritzen etwas Parfüm darauf und binden Schleifchen drum, bevor Sie sie abwerfen? Oder was ist es sonst? Die Unterschiede kann man einfach da zusammenfassen, indem man einfach sagt, der Soldat hat den Auftrag, ein Geschenk einzupacken. Und die Soldatin auch. Aber bei der Soldatin ist die Schleife obendrauf. Und deshalb ist das einfach anders. Ausbilder Panzergrenadiere. Bundeswehr. Wir winken von oben und rufen, schönen Gruß, diese Bombe wurde von einer Frau geworfen. Schönen Gruß von der Gleichberechtigung der Frauen aus den reichen Ländern. Das Schießgewehr schießt! Und das Spießmesser spießt! Und das Wasser frisst auf, die drin warten! Was könnt ihr gegen Eis? Bleibt weg, ist nicht weiß! Sagte das Weib zum Soldaten. Ich plädiere für die Erhöhung des Frauenanteils in der Bundeswehr von 5% auf 10%. Peter Struck, Verteidigungsminister unter Gerhard Schröder. Vielleicht müssen wir uns dann nicht mehr mit solchen Bildern auseinandersetzen, wie wir sie jüngst in Coesfeld gesehen haben. Folterbilder. Meute. Beinlein hat ein Holzbein, damit kann sie ganz gut gehen. Und mit dem Schuh und wenn wir brav sind, dürfen wir das Holzbein sehen. Der Keller der Stanford-Universität. Weibliche und männliche Studenten werden in Täter und Opfer eingeteilt. Und die Täter können die Opfer ein bisschen quälen und werden zu Sadisten. Das Experiment muss vorzeitig abgebrochen werden. Yale University. Der Sozialpsychologe Stanley Milgram fordert Probanden auf, Kippschalter zu betätigen, mit denen anderen Probanden angeblich Stromstöße zugeführt werden. Die Schalter sind aufsteigend angeordnet und gehen von 15 Volt leichter Schock über mittleren und schweren Schock bis zu einer Voltstärke von 450 Volt, die zum Tod führt. Der Projektleiter behauptet, er übernehme die volle Verantwortung. Die Mehrzahl der Probanden führt den Auftrag aus. Es gibt nicht dieses sogenannte gefestigte Ich oder Subjekt, das sich nach eigenen moralischen Vorstellungen verhält, wenn es unter Druck kommt. Und zwar unter dem Druck einer Institution. Klaus Teweleit, Gewaltforscher. Die eine hat sich groß beschwert, Jessica Lynch inzwischen, dass sie missbraucht worden ist, als angebliches Opfer, in heldenhaft kämpfend, von Iraki gefangen genommen und dann befreit. Und es stimmt kein Wort, an dieser Geschichte stimmt kein Wort, die ist von amerikanischen Fernsehteams mit ihr und teils gegen ihren Willen produziert worden, in Dubai ist es, glaube ich, in arabischen Zentralstudios. Und sie führt inzwischen Klage gegen das Militär, dass sie in der Weise benutzt und missbraucht worden ist als beinahe vergewaltigte und dann heldenhaft befreite Heroin. Nichts davon war sie. Und die andere ist die Frau, die die Chance ergreift, die alle mehr oder weniger im Militär wahrnehmen. Sie üben Gewalt aus, wenn man sie lässt. Und darin besteht sogar eine ganz besondere Lust, denn die Folter passiert meistens unter Lachen und der Gelächter, wie nicht nur bei Lindy England wieder zu sehen war, mit diesen ausgestellten Grinsefratzen, dass man diesen Freiraum geradezu ersehnt und wünscht. Foltern Frauen wie Männer? Emma. Die Militärpolizistin Lindy England foltert Männer. Das ist ja interessant, dass man in diesem Gefängnis Abu Ghraib diese heterosexuelle Matrix da reinbringt. Maja Apelt, Universität der Bundeswehr Hamburg. Obwohl sonst das Übliche ist, Gewalt von Männern gegen Männern. Und auch sexuelle Gewalt, da wird eben auch gegen die Genitalien und sowas Gewalt ausgeübt. Es soll zum Beispiel im letzten Irakkrieg auch vorgekommen sein, dass US-Soldaten, männliche US-Soldaten, sexuell angegriffen worden sind. Das ist nie in die Medien gekommen, weil das nicht ins Raster passt. Weil man natürlich nicht selbst und seine eigenen Soldaten als Opfer solcher Angriffe darstellen möchte. Weil das immer eben mit Weiblichkeit, mit Schwäche verbunden wird. Die Feministin Alice Schwarzer und die Politologin Celia Harders weisen darauf hin, dass die Tatsache, dass männliche Militärs die Folterfotos von Lindy England den Medien zugespielt haben, der Diffamierung der eigenen Kameradinnen dient. Die Fotos sind ein männliches Argument gegen Frauen in harten Einsätzen. Schaut her, wohin das führt. Auf der Ebene zeigt sich, dass es wie überall, wo die Institution einen Rahmen setzt, der etwas erlaubt oder fordert, dass darin Männer und Frauen sich relativ gleich verhalten. In Gefängnissen, gegenüber Wehrlosen, gegenüber Gefangenen etc. Das ist wichtig, dass der sich nicht wehren kann in dem Moment. Wenn der sich wehren kann, dann gibt es eine Kampf- oder eine Auseinandersetzungssituation. Dort gelten wieder ganz andere Regeln. Aber in diesen Momenten freigegebener Zugriff auf das wehrlose Opfer. Dort ist die Bereitschaft der meisten Leute, dort mit ihren Aggressionen hineinzuströmen und das als Lustgewinn dann abzulassen. Ich habe das öfter beschrieben, unter anderem unter einem Begriff wie Institutionenkörper. Die Menschen haben keinen eigenen belebten psychischen Körper, das haben nur sehr wenige, der so stark ist, dass er solchen Versuchungen widersteht. Die meisten haben einen Körper, der sich mit Institutionen verbindet und überall da, wo eine autoritative Instanz ist, ein Staat, ein Militärchef, der sagt, ihr dürft hier, drückt ihr den Knopf, das quält zwar den, aber ihr sollt das, ihr geht straffrei aus, ist der überwiegende Prozentsatz der Leute bereit, das zu tun, Männer wie Frauen. Das ist ein Problem, was in der Bundeswehr überhaupt nicht auftreten kann. Sowas wird nicht stattfinden. Presseoffizier Bundeswehr, kurz vor dem Folterskandal von Coesfeld. Wir haben eine andere Art von Ausbildung, wir haben eine andere Art und Weise im Umgang mit vorläufig Festgehaltenen oder Festgenommenen oder wie auch immer im Einsatz. Das würde es im Bereich Bundeswehr mit Sicherheit nicht geben. Coesfeld. 18 Offiziere foltern und quälen Rekruten mit Elektroschocks. Die Coesfelder Bundeswehrausbilder überraschen ihre Rekruten mit der Realität des Krieges. Coesfeld ist überall, in jedem Auslandseinsatz. Im Gegensatz zur Bundeswehr üben die Amerikaner und die Briten regelmäßig Folter und Geiselnahmen. Die Rollenspiele in den Trainingslagern folgen der Überzeugung, wer sich in Foltersituationen richtig verhalten soll, muss sich in den Folterer hineinversetzen können. Er muss das Foltern aktiv trainieren. Gewalttraining geht nicht ohne Gewalt. I'm driving 365 miles an hour into a brick of bumping for the 365th time on my 47 Harley, yeah. Over and over again. In slow motion. Ja, ich bin auf einigen von ihnen herumgetreten, habe einige gestoßen und gezogen, aber nichts Schlimmes getan. Lindy England. Ein Teufelsbraten ist das. Süddeutsche Zeitung. Die folternde Militärpolizistin von Abu Ghraib ist ein Kulturereignis. Früher durften Frauen nicht in Kampfeinheiten dienen, heute befehlen sie Folter. Taz. Gelernt ist gelernt. Frauen sind zu allem fähig. Berliner Zeitung. Fucking burn. I thought I was in the Middle East. I was just in the middle of buildings on the way over here today. I thought there was a war going on. Während der weibliche Folterskandal die Öffentlichkeit schockiert, fällt schon wieder eine folternde Soldatin vom Himmel. Eine Offizierin der dänischen Irak-Truppe, Annemette Hommel, eine Verhörspezialistin, eine der besten, wie es offiziell heißt. Annemette Hommel schlägt Gefangene, um ihren Aussagewiderstand zu brechen. In der Nacht vor dir scheint das Licht dir blau und die Nacht verbirgt das, was du nicht glaubst. Um den Aussagewiderstand von Kriegsgefangenen zu brechen, foltern Verhörspezialisten. Vorläufige Zusammenfassung. Und der Wald rauscht still, heimlich dir ein Lied. Von der Welt danach, was dort in dir liegt. Es gehört ja zum Beruf dazu und man macht das ja halt nicht aus Lust, sondern man muss es ja eigentlich. Aber nicht jeder Depp ist geeignet. Und die kriegführenden Regierungen müssen ihre Kontingente vollkriegen. Es ist ein guter Tag. Wir schicken die Weiber vor. Frauen und militärische Gewalt. Ein Feature von Anja Kempe. Ich kann mir ja die Frauen nicht gut vorstellen, die da reingehen. Wenn ich eine Frau werde, würde ich halt schnell sagen, ich steige aus, ich laufe weg, ich quittiere hier meinen Dienst. Es sprachen Melanie Haupt, Markus Schollmann und Angelika Krautsberger. Die wissen ganz genau, wo sie hingehen und dass sie an einer Institution des staatlichen Gewaltmonopols beteiligt sind. Also die wollen auch den Beruf ausüben. Eben als Soldatinnen, als Kämpferinnen, als Mörderinnen. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Michael Ogrisek, Regie D.W. Meissner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2005. Es bleibt noch Zeit für einen Hinweis auf unser Feature am nächsten Samstag um 18.05 Uhr. Weiblich, männlich, Transgender, Angriff auf die binäre Geschlechtsordnung. Von Eva Hillebrand steht auf dem Programm.